aber 6 Monate Winter. Aber wenn der Sommer kommt, dann kommt er auch. See, I love Stevie City. Die positiven und negativen Seiten auch. Wir haben zwar 6 Monate Winter, aber wenn der Sommer kommt, dann bombt er auch. Yo, ich kann gechillt durch die Königstraße bummeln. Hier gibt's Chiller, Geschäftsleute und Partywoman. Ich hol mir'n Burger am besten beim Udos Mac. Oder besser noch direkt bei Fito im Bett. Yo, ich bleib gleich da, tanz ein bisschen Salsa. Oder ich trab weiter zum Palast der Republik. Hol ein Bulle, setz mich auf den Boden, laber mit Studenten. Lass mich von der Sonne und den teuren Gravis-Preisen blenden. Die Königsbaupassage an den Bikern vorbei. Da riecht es immer nach thailändischem Essen mit Curry und Reis. Lauf über den Schlossplatz auf die Schlossparkwiesen. Wenn du keinen Sitzplatz findest, dann kannst du hier liegen, yo. Mach mich auf dem Rest der Freitreppe breit und erinnere mich zurück an die Freitreppenzeit. Geh auf den Aussichtsturm mit dem Daimler-Stern. Yeah, Stuggi, ich hab dich gern, von dir hab ich so viel gelernt. See, I love Stuggi City. Die positiven und negativen Seiten auch. Wir haben zwar 6 Monate Winter, aber wenn der Sommer kommt, dann kommt er auch. I love Stevie City. Die positiven und negativen Seiten auch. Wir haben zwar 6 Monate Winter, aber wenn der Sommer kommt, dann bombt er auch. Ich geh bei Big FM vorbei, einfach so, sag Stefan, Biene, Daniel und allen dann hallo. Geh weiter, komm im Park und frag mich, hast du ein Paper? Ich sag sorry, geh weiter und genieße Stuttgart's Flavor. Back in Stuttgart Süd, da wo ich wohn. Geh mit den Jungs auf ein Pivo ins Moskito. Cruisen im weißen GLK durch Heslach. Fuß leicht auf'm Gas und die Anlage pumpt nass. Yes, das Wetter ist fett, Chicks overdressed. Die Sonne scheint, ich und meine Jungs haben ne Bombenzeit. Fahren ins Freihänger, Freibad, nicht zum Schwimmen, nur zum Chillen, B-Ball play und genießen den Wind. Und abends gehen die Partys auf der Theo und Zapata. Es ist gut, wenn man nen Barkeeper kennt, der macht dir Schatz klar. Ich mag diese Stadt, sie hat so viel zu bieten. All die Idioten, die wegziehen, wieso seid ihr nicht geblieben? Yeah. I love Stevie City. Die positiven und negativen Seiten auch. Wir haben zwar 6 Monate Winter, aber wenn der Sommer kommt, dann kommt er auch. See, I love Stevie City. Die positiven und negativen Seiten auch. Wir haben zwar 6 Monate Winter, aber wenn der Sommer kommt, dann bombt er auch.